Krass. Wir sind halt hier seit Jahren, ich werde gestreckt und seit ich mich kenne, bin ich eigentlich hier. Mit meinen Jungs hier eigentlich, wir sind eigentlich immer hier. Seit ich mich kenne, bin ich eigentlich hier. Mit meinen Jungs hier eigentlich, wir sind eigentlich immer hier. Ich kenn dich zur Hälfte, nein, ich kenn dich drei Viertel. Und eigentlich kenn ich dich überhaupt nicht. Ich schreibe große Zeilen in klitzekleine Lieder und sing sie dann heimlich für dich. Du lachst und du weinst und du bist so wie du bist. Ein rudimentäres Unikat. Vielleicht hab ich einmal Glück und es ist so wie es ist. Es gewinnt der, der alte Träume wart. Und du und ich in deiner kleinen Welt, in deinen großen Fall. Schau dir wieder zu, ich sehe, dass du lachst und das bist du. Ich lauf auf deinen Wegen und tanze grad synchron, mit der Hoffnung in der Hand in deinen Fußspuren. Und du und ich in deiner kleinen Welt, in deinem großen Tag, wie die dir gefällt. Das wird mir bald auf, blau und wunderschön, und ich würd mich so gerne in deinem Bett sehen. Und du und ich in deiner kleinen Welt, in deinem großen Tag, wie die dir gefällt. Das wird mir bald auf, blau und wunderschön, und ich würd mich so gerne in deinem Bett sehen. Ich hab eine Idee, ich bleib einfach zu besorgt. Wir schauen, was die Zeit uns so erzählt. Vielleicht endet sie einen Tag oder gleich ein ganzes Jahr. Immer hier und jetzt in deiner Welt. Immer hier und jetzt in deiner Welt. Und du und ich in deiner kleinen Welt.